WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zum Hörspiel hier in WDR 3. Heute mit Teil 2 unserer kleinen Serie 4 gewinnt. Bis zum Donnerstag stellen wir Ihnen an dieser Stelle herausragende Gewinner des Hörspielpreises der Kriegsblinden vor. Und am Donnerstag wird dann der diesjährige Preisträger bekannt gegeben. Nominiert sind 3 Autoren und deren deutschsprachige Originalhörspiele. Bis dahin schauen wir aber nochmal zurück und stellen Ihnen Stücke aus unterschiedlichen Dekaden vor. Heute das Hörspiel Miserere von Peter Hierche, ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 1966. Und dieser Preis war damals sicherlich berechtigt. Hierche hatte seinem Text für die damalige Zeit bahnbrechende Anweisungen vorangestellt. Keine Geräusche außer den beiden im Text angegebenen. Keine Musik, keine Schritte, keine Türen, kein Klopfen und so weiter und so fort. Soweit zu den Rahmenbedingungen, und wenn wir auf den Inhalt schauen, dann war da auch ein Novum zu vermelden. Für Hierche sollte das Hörspiel lediglich eine Darstellung sein, ohne Aussage, ohne Kritik. Dafür darf ich Ihnen jetzt schon verraten, was Sie auf jeden Fall hören werden. Die junge Sabine Postel und Marius Müller-Westernhagen als Kindersprecher. Beide waren damals schon öfters für den WDR im Studio. Hören Sie also jetzt Miserere von Peter Hierche, Regie Oswald Döpke. In atemberaubender Geschwindigkeit. Die Ohren zurückgelegt, schnell wie der Gedanke. Schneller als die Zunahme der Bevölkerung rase ich die Treppen hinauf. 5x2 Staffeln zu 10 Stufen, 100 im Ganzen, und die erste habe ich schon beinahe erklommen. Kein Luftwiderstand, keine Reibungshitze sollen mich abhalten, auch die restlichen 99 zu bewältigen und den Abonnenten dieses Hauses fristgerecht und pflichtbewusst die Morgenzeitung durch den Schlitz zu stecken. Seit 4 Uhr fliege ich pflichtbewusst. Aber dieses ist das letzte Haus meiner Runde und außerdem, wo ich wohne. Und dank meiner stets sich steigernden Raserei nehme ich nun bereits die 3. Stufe in Angriff. Guten Morgen, mein Fräulein. Sie wohnt nicht in unserem Hause und hat nur die Nacht hier verbracht. Entweder bei meinem Nachbarn, dem Unwiderstehlichen, oder auf dem Küchentisch von Familie Kubak. Immerhin hat sie es überstanden und lebt noch. Wie immer es auch gewesen sein mag, und überhaupt soll mich diese Frage nicht davon ablenken, meine Aufmerksamkeit der 4. Stufe zuzuwenden. Sie sah natürlich blass aus, aber das kann viele Gründe haben. Und übrigens scheint Herr Kubak seine Sache zu verstehen, was man freilich von meinem Nachbarn auch sagen muss. Stufe 5 liegt weit hinter mir und vor mir nur noch 94 und eine halbe, was für meine unermüdliche Ausdauer schier eine Kleinigkeit ist. Von Stufe 6 an werde ich ohnehin versuchen, 2 Stufen auf einmal zu nehmen, wodurch sich meine Geschwindigkeit gewiss verdoppeln dürfte. Die Druckerschwärze wird geradezu noch triefen, wenn die Zeitung neben dem Frühstück entfaltet wird. Und was steht in der Zeitung? Ein Brief an den Herausgeber. Aber der kann doch gar nicht lesen. Er hat ja bisher mit Tapeten gehandelt. Von wem ist der Brief? Von einem alten Mütterlein aus dem Volke. Sie schreibt mit zitternden Fingern. Echte Entrüstung. Auf Rechenpapier, mit einem Kopierstift. Worüber? Weswegen? Bleibt unklar, der Brief lag im Regen. Und dann noch alle die Druckfehler. Gelungen ist nur das Foto von ihr. Wenn sie Blumen streut, zur Wahlurne schreitet. Hurra, ruft sie oftmals und winkt mit der Schürze. Hurra! Hurra! Ich nehme übrigens an, sie hat eine Anzeige aufgeben wollen. Und wusste nicht wie. Schaukelstuhl zu verkaufen. Heringsknöpfe gesucht. Druckfehler. Soll heißen Heringsköpfe. Die Schlagzeile jedenfalls heißt Hurra. Ein Sieg offenbar. Hoffentlich nicht in unserer Gegend. Ein Sieg über das Böse. Hurra. Ein hochmütiger Sieg über die Habgier. Ein wollüstiger Sieg über die Wollust. Ein zorniger Sieg über den Neid. Ein beneidenswerter Sieg über die Trägheit des Herzens. Wir sind gerettet. Ein gefräßiger Sieg, denn er braucht die ganze erste Seite. Und das Mütterlein? Welches Mütterlein? Die Renten sind ja erhöht worden. 0,8% Seite 4. Ihr ältester Enkel läuft Ski. Seite 6. Wird Soldat. Seite 2. Und die verlorene Nichte geht zum Theater. Feuilleton. Nein, sie singt. Auf Platten oder bloß so? Krefeld jedenfalls steht Kopf. Krefeld? Die Hauptstadt Berlins? Eine schöne Leistung. Wenn auch kritisch betrachtet? Vom Klassischen her gesehen? Von dem Begriff Klassik ausgehend? Es dünstet nicht. Nur die Luftverschmutzung hat wieder zugenommen. 0,8% Seite 4. Doch die Stadtreinigung ist dem anfallenden Schnee durchaus gewachsen. Besonders in den Sommermonaten. Durchaus. Durchaus bedauern wir den Tod des zu Unrecht verstorbenen Leiters unserer Sockenabteilung. Schwarz umrandet. Verstorbenen Leiters unserer Sockenabteilung und suchen zum 1.6. durchaus versierten... Nein, Stellenangebot. Durchaus Verkauf gelingt es uns, die Preise für Kindersocken... Werbeinserat. Durch Ausräumung des Vorurteils gegen Ausverkäufer... Wirtschaftskommentar. Durch außergewöhnliche Zähigkeit... Sie wissen schon wessen. Wird es der Regierung gelingen, auch diesen Sieg zu überdauern. Leitartikel. Hurra! Ranuncula, Rhabarber, Kaiser Wilhelm. Eine Masse Messer. Drei Rotgesichtige wurden Inmitten gewaltiger Spreewald, warum Wannenbäder sind nicht dafür. Dieses mit R hatte glücklicherweise Morgenhunger, bra bra, was nicht ausschließt, dass Morgenhunger immerhin 388 Schnittmuster, unseres Erachtens Kanalisation in Nöten. Schlagartig aber Wasserfahrzeug, aber Kastengeist. Hintertür, Freiklavier, Regensburg. Klagenfurt. Steigewasser. Hinterrücks. Mitternacht. Wagen. Druckfehler. Soll heißen, verschwundener Geldbriefträger steckbrieflich gesucht. Jedenfalls muss ich eilen, die restlichen 92 Stufen zurückzulegen, um in den 5. Stock zu gelangen, damit Frau Bärwald noch vor dem Abendbrot erfährt, dass sie auch heute keine Morgenzeitung bekommt, weil sie nicht darauf abonniert ist, weil sie kein Geld hat, weil sie das Geld verbraucht für die Milch, für die Katzen. Und heute Abend hänge ich mich auf. Hurra! Es wird unerhört gruselig. Nicht für mich hoffentlich, aber für die anderen, wenn sie es morgen früh in der Zeitung lesen. Sie werden es nicht lesen, denn wer wird Ihnen die Zeitung elegant gefaltet durch den Schlitz stecken? Hoppla, nur noch 90 Stufen. Stufen, Stufen, Stufen, Stufen. Ich mag keine Gruselfilme. Dann kommt Kino also nicht in Frage. Müssen wir zu mir gehen. Ich wohne allerdings im 5. Stock. Ohne Fahrstuhl? Und kalt ist es auch, aber ich kann die Heizsonne anmachen. Besser? Hübsch haben Sie es hier. Im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß. Außerdem regnet es durch. Wirklich? Muss ein Regenschirm übers Bett hängen manchmal. Wollen Sie was trinken? Ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Lassen Sie nur. Was Besseres als Bier ist sowieso nicht da. Zigarette? Danke. Erzählen Sie mir was Hübsches. Was soll ich erzählen? Ich werde versuchen zu fliegen. Nach wie vor bin ich sicher, dass es nur eine Frage des Willens ist. Mit 11 Jahren habe ich es zum ersten Mal versucht. Ich stellte mich auf das Fensterbrett im 1. Stock und machte einen Schritt vorwärts. Ich wollte in der Luft laufen. Ich dachte, wahrscheinlich hat das nur noch niemand vor mir versucht. Ich fiel 6 Meter tief auf den gepflasterten Hof. Im Traum kann man es ja. Was? Fliegen. Ich habe solche Träume bloß, wenn ich lange nicht... Haben Sie kein Radio? Macht zu viel Lärm. Die Nachbarn sind sowieso sauer, wie ich lebe. Übrigens sitzen sie auf dem Bett bequemer. Wir stellen die Gläser auf den Nachttisch. Ich stürzte auf die Steine im Hof. Aber das beweist gar nichts. Im Gegenteil. Ich scheine Talent zu haben, denn ich kam heil unten an. Wahrscheinlich hatte ich nicht genug Schwung, um richtig zu fliegen. Man muss Anlauf nehmen. Ich öffne das Fenster und schiebe den Tisch zurecht. Und ich binde einen Strick an den Haken für den Kronleuchter. Ich werde auf den Tisch steigen und mich am Strick hinausschwingen. Woran denken Sie? Wir reden zu viel, meine ich. Wie heißen Sie? Klaus. Nein, Herbert. Ich habe nur einen Namen. Sie müssen ihn raten. Später. Nein, erst müssen Sie... Meinen Namen müssen Sie sagen. Wissen, wenn Schmerz, wenn Enge vorüber. Ob Furcht, ob Farben und atemlos schreien, zu schnell, ohne Ankunft. Wenn Nähe, wenn Tiefe, wenn Dröhnen, wenn Feuer, zu schnell. Und entgleiten, versäumen, getroffen, wie Feuer, wie Farben, wie Furcht. Jemand keucht, jemand röchelt. Ich! Was war das? Hey? Der Lärm nebenan. Ich hab's gehört. Der Kronleuchter wahrscheinlich. Der Kronleuchter? Und kümmere dich nicht darum. Deck dich zu. Der Nachbar hat wieder mal versucht, sich aufzuhängen. Wir müssen... Gar nichts. Er ist viel zu dumm dafür. Mir ist kalt. Ja, vielleicht ziehst du dich an. Ich bring dich zur Straßenbahn. Was wollen Sie? Sie machen zu viel Lärm. Ich huste nur. Es klang, als ob Ihr Kronleuchter abgestürzt wäre. Was für ein Zufall, er ist abgestürzt, Herr Kubak. Der Haken war wohl zu schwach. Wir hatten früher Balken aus Eiche an der Decke. Da hielt so etwas. Kaputt? Was, Herr Kubak? Ihre Deckenbeleuchtung. Man schränkt sich ein, es geht ohne. Denken Sie nur, sein Kronleuchter ist abgestürzt. Quatsch, er hat nie einen besessen. Und der Krach? Er hat Gewichte gestemmt, hat sie fallen lassen. Ich tue das für meine Gesundheit. Er hat nicht gedacht, dass es Krach machen würde. Für jemanden, der ein Stockwerk drunter wohnt, ist das nämlich... Hast du sie wenigstens zur Straßenbahn gebracht? Wie immer. Du hättest den Kubak den Kronleuchter nicht ausreden sollen. Du hättest sagen sollen, ich lese gerade ein Buch, wo ein Kronleuchter abstürzt und ich habe ausprobiert, wie sich so etwas ansieht. Was ist wirklich passiert? Es waren die Katzen. Frau Bärwald? Die Katzen werden sie aufgefressen haben. Der Schlüssel liegt unter der Matte, sie ist einkaufen. Die Katzen machen immer solchen Lärm, wenn sie allein sind. Er hat Gewichte gestemmt und sie fallen lassen. Tut es wegen seiner Gesundheit. Etwas schwach auf der Brust wahrscheinlich. Hustet. Du hättest mich nicht raufzuschicken brauchen. Ja, aber das wäre verdächtig gewesen, wenn wir uns nicht um den Lärm gekümmert hätten. Es hätte ja die Polizei sein können. Oben, bei Frau Beerwald? Es hätte die Polizei gewesen sein können. Sie musste die Tür aufbrechen, auf der Suche nach dem Geldbriefträger. Wir haben das Suchen längst aufgegeben. In der Zeitung steht, man nimmt an, erst mit dem Geld ins Ausland. Ich glaube nicht, dass die Polizei so schnell aufgibt. Sie behält natürlich unser Haus besonders im Auge, weil er hier immer seine Runde angefangen hat. Und Frau Beerwald ist besonders verdächtig. Nicht die alte Frau, aber ihre beiden Untermieter vielleicht. Bist du sicher, dass es nicht die Polizei war? Sie klopft zunächst an die Tür und wenn nicht geöffnet wird, dann bricht sie die Tür auf, durchsucht die Wohnung nach Blutspuren. Und findet keine. Aber es ist klar, dass wir den Lärm gehört haben müssen. Und wenn wir uns nicht erkundigen deswegen, dann sagen sich die Polizisten, warum kommen die Leute nicht fragen, was los ist? Trauen sie sich nicht, mit der Polizei zu sprechen? Und dann sind wir verdächtig. Wir sind überhaupt nicht verdächtig. Nein, du bist ja raufgegangen und hast gefragt, warum der Lärm war, als ob eine Tür aufgebrochen würde. Das war sehr klug von uns. Wenn die nämlich erst mal aufmerksam geworden sind, wenn sie nach Spuren bei uns suchen. Es gibt keine Spuren bei uns. Du musst dir sowas nicht einreden. Aber sie fragen uns, was wir an jenem Tage gemacht haben, als der Briefträger verschwunden ist. Dasselbe wie an allen anderen Tagen. Wir müssen uns einig sein, wenn sie uns fragen. Wir waren auf dem Markt, zusammen, einkaufen. Wie jeden Dienstag. Aber wir können es nicht beweisen. Sie werden uns kein Wort glauben. Natürlich werden sie uns glauben. Wir sind unbescholtene Bürger. Der Geldbriefträger ist in unserer Straße zuletzt gesehen worden. Und in unserem Hause hat er seine Runde immer angefangen. Man nimmt jetzt an, dass er Unterschlagung begangen hat. Man nimmt an, dass er mit dem ganzen Geld durchgegangen ist. Sie werden uns fragen, von welchem Gelde wir leben, seitdem du nicht mehr arbeitest. Von der Rente. Und ob man sich von der Rente ein Auto halten kann. Wir haben kein Auto. Aber sie werden herausfinden, dass du dich erkundigt hast, was ein Auto kostet. Zum Spaß habe ich mich erkundigt. Ich soll ja vielleicht eine Rentennachzahlung bekommen. Warum soll ich nicht zum Händler gehen und mich nach den Preisen erkundigen? Einen Tag, bevor der Geldbriefträger verschwunden ist. Das ist doch kein Zusammenhang. Für die Polizei schon. Ist doch ganz einfach zu erklären. Ich erwarte eine Nachzahlung. Ich kann schlecht laufen. Mit der Nachzahlung können wir uns vielleicht einen gebrauchten Wagen leisten. Was ist daran verdächtig? Nicht so laut. Machst uns beide verrückt. Sie werden herausfinden, dass dir keine Nachzahlung zusteht. Das kann schon sein. Ich habe Angst. Niemand verdächtigt uns. Wie oft soll ich dir das sagen? Ich kann nicht mehr schlafen. Vielleicht ist es besser, wenn wir freiwillig zur Polizei gehen. Und sagen, dass wir den Geldbriefträger umgebracht haben. Sie beobachten uns sicherlich schon. Unsinn. Wir könnten hingehen und die Sache mit der Nachzahlung erklären. Dass es nur Spaß war, dass du dich nach Autos erkundigt hast. Aber wie sollen wir die Pistole erklären? Sie hängt für jedermann sichtbar an der Wand, ein Erinnerungsstück, wie jeder sieht. An die Zeit, wo ich Sanitätsfeldwebel war. Was ich jedem gern erzählen will. Jeder Polizist erkennt sofort, dass man damit nicht mehr schießen kann. Aber sie sieht aus wie eine gefährliche Waffe. Wenn man nicht genau hinschaut. Sie werden sagen, du hast mit der Pistole den Briefträger gezwungen, in unsere Wohnung zu kommen. Und dann mit dem Beil niedergeschlagen. Ja, sie werden nach dem Beil suchen als erstes. Vor allem doch wohl nach der Leiche. Die Leiche haben wir im Kanal versenkt. So dumm sind die nicht, dass sie darauf nicht kommen. Aber das Beil. Ein Beil gibt es in jedem Haushalt, zum Holzklein machen. Es wäre geradezu verdächtig, wenn wir kein Beil hätten. Verdächtig, wenn wir kein Beil hätten? Wir haben keins. Nimm dich zusammen, es liegt im Werkzeugkasten in der Küche. Nein. Dann muss es im Keller sein. Nein, ich habe es fortgeschafft, in Zeitungspapier gewickelt. Sie sollten es nicht finden, wenn Sie kommen. Du bist verrückt. Ich habe es in einen Abfallkorb gesteckt im Park. Ich habe es abgewischt vorher. Ich habe aufgepasst, dass mich niemand sah. Aber wenn Sie nun fragen, womit wir das Holz klein machen und wir haben kein Beil, das ist der Beweis, werden Sie sagen. Natürlich, Sie werden uns gleich verhaften. Wir haben ein gutes Gewissen. Niemand wird kommen und uns verhaften. Ein gutes Gewissen? Wir haben es nicht getan, nein. Wir haben damit nichts zu tun. Aber warum sollen Sie uns glauben? Du bist versetzt worden, wie ich sehe. Wie kommst du darauf? Du hast Feuer im Ofen, das Besuch erwartet. Ich wollte es gemütlich haben. Aber der Besuch ist nicht gekommen. Du hast die Flasche aufgemacht und angefangen, allein zu trinken. Na und? Sie hat gleich gesagt, dass sie wahrscheinlich Überstunden machen muss. Eine neue? Oder die vom letzten Mal? Was geht es dich an? Setz dich wenigstens und gieß dir ein. Na, was willst du? In deiner Bude ist es wieder zu kalt, was? Keine Kohlen. Dein Pullover müsste auch mal gewaschen werden. Warum siehst du mich die ganze Zeit so an? Ich denke darüber nach, was du für ein herrliches Leben führst. Ich arbeite ja auch. Aber eines Tages wird eins deiner Mädchen ein Kind kriegen und dann musst du heiraten. Ich sehe mich schon vor. Das sagen alle. Und außerdem muss man doch deswegen nicht gleich heiraten. Warte nur ab. Na schön, dann heirate ich eben. Eben, du verkaufst dein Motorrad. Warum? Um zu sparen. Du brauchst einen Kinderwagen. Und das lustige Leben ist gewesen. Ich bin sowieso satt. Das ist neu. Macht gar nicht so viel Spaß, wie du denkst. Jeden Tag eine andere. Die Kleine von neulich, hübsch ist sie nicht. Und versetzt hat sie mich auch. Aber? Ganz nett eigentlich, weißt du. Wie heißt sie? Habe ein Viertel Fleischsalat bei ihr gekauft und sie gleich mitgenommen. Ich brauche ja bloß wieder in den Laden zu gehen, wenn ich sie treffen will. Wodurch unterscheidet sie sich von deinen anderen? Weiß nicht. Dadurch, dass sie dich versetzt hat. Überstunden wahrscheinlich. Wenn sie mal wieder vorbeikommt und ich bin nicht da, sag ihr Bescheid. In welcher Richtung? Und dass es mir leid tut, dass es nicht geklappt hat heute. Nachlaufen tue ich ihr nicht. Wenn sie nett ist? So nett auch wieder nicht. Wollen wir noch rausfahren? Ich fahre nicht mehr mit dir. Das letzte Mal hat mir gereicht. Da waren wir ja beide besoffen. Außerdem habe ich kein Geld. Ich lade dich ein. In deiner Bude ist es ja sowieso zu kalt. Ich muss noch arbeiten. Briefe schreiben und so. Ich soll Ihnen schöne Grüße bestellen. Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen im Geschäft. Und hier die Haustür war auch schon abgeschlossen. Ich musste warten, bis jemand kam, der einen Schlüssel hatte. Dann sind Sie in eine Falle geraten. Wenn ich Sie jetzt nicht runterbringe, müssen Sie übernachten. Bleibt denn Herbert die ganze Nacht weg? Kann vorkommen bei ihm. Aber er hat es wirklich bedauert, dass Sie nicht rechtzeitig da waren. Er hatte ihretwegen sogar den Ofen eingeheizt. Bei mir dagegen ist es kalt, wie Sie bemerken. Und zu trinken habe ich auch nichts. Aber ich kann Ihnen eine Platte vorspielen, wenn Sie wollen. Und nehmen Sie die Decke um die Beine, wenn Ihnen kalt ist. Ich weiß ja nicht, ob es Zweck hat zu warten. Manchmal kommt er schnell zurück, trinkt nur ein Glas Bier irgendwo. Waren Sie das, der neulich diesen Lärm gemacht hat? Ich habe meinen Plattenspieler runtergeworfen. Herbert hat gesagt, Sie wollten sich aufhängen. Warum sollte ich mich aufhängen? Manche Leute tun es ja. Ich war sehr erschrocken. Von dem Krach. Und dass Sie sich aufhängen wollten. Aber Herbert hat gesagt, Sie sind zu ungeschickt dazu. Ihr Kronleuchter ist runtergefallen, hat er gesagt. Ich habe keinen Kronleuchter. Nicht mal eine Lampe an der Decke. Der Haken dafür ist rausgebrochen. Der hat immer schon gefehlt. Aber da liegt noch Mörtel auf dem Teppich. Ich müsste mal sauber machen. Frau Bärwald tut es ja nicht. Sie haben es wirklich versucht? Frau Bärwald macht nicht mal ihr eigenes Zimmer sauber. Sie ist zu alt und zu schwach. Warum haben Sie es versucht? Wegen Frau Bärwalds Katzen. Sie werden immer wilder. Eines Tages, wenn Frau Bärwald nicht genügend Heringsköpfe nach Hause bringt, werden sie Frau Bärwald auffressen. Und dann sind sie natürlich gar nicht mehr zu halten. Als nächstes fressen sie mich. Ab und zu schicke ich Frau Bärwald einen eingeschriebenen Brief, um zu sehen, ob sie noch lebt. Sie können doch einfach in Ihrem Zimmer nachsehen. Das ist zu gefährlich. Die Katzen warten hinter der Tür. Ein Briefträger ist schon verschwunden. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich gehe nicht in Ihr Zimmer, weil ich mich vorher ekle. Sie hält Tag und Nacht die Kleider an und das Zimmer stinkt nach Katzen und Heringen. Sie ist ganz allein, aber man kann sich auch nicht mit ihr unterhalten. Ihre Kinder wollten sie in ein Altersheim stecken, aber dann hätte sie sich von den Katzen trennen müssen. Jemand müsste freundlich zu ihr sein. Das allein ist schon ein Grund, sich aufzuhängen. Vielleicht ist sie in Wirklichkeit ganz vergnügt mit ihren Katzen. Vielleicht. Manchmal singt sie den ganzen Tag am Brunnen vor dem Tor. Jedenfalls ist das kein Grund, um sich das Leben zu nehmen. Dann muss ich mir einen anderen ausdenken. Ich wollte mich wahrscheinlich aufhängen, weil ich nicht mein Nachbar bin. Er heißt gar nicht Herbert, nicht wahr? Er heißt Klaus. Er wollte mir seinen Namen nicht sagen. Warum beneiden Sie ihn? Weil Klaus an meiner Stelle... Er würde ihn nicht gegenüber sitzen die ganze Zeit und reden und sich ausfragen lassen. Haben Sie Hunger? Ich hatte ihm etwas mitgebracht. Eine Servelatwurst. Wenn Sie Hunger haben... Er wird schon noch kommen. Heben Sie ihm sein Geschenk auf. Ich bin Verkäuferin in einer Schlechterei. Und Sie? Student. Das hätte ich beinahe geraten. Sie wären reingefallen. In Wirklichkeit trage ich Zeitungen aus. Wir haben uns kennengelernt. Herbert, meine ich. Weil er mal bei mir was gekauft hat. Und dann hat er gleich draußen auf mich gewartet, bis der Laden zumachte. Und Sie sind gleich mitgegangen? Wir wollten ins Kino. Aber es gab nichts Vernünftiges. Keine Gruselfilme. Die mag ich sowieso nicht. Aber das war der Abend, wo der Kronleuchter runtergefallen ist. Am nächsten Tag hat er wieder auf mich gewartet, nach Ladenschluss. Mit dem Motorrad. Wir sind rausgefahren, es war ziemlich kalt. Ich dachte, wir würden zu ihm fahren, aber wir waren draußen im Wald, im Schnee. Er konnte sie nicht hierher bringen, an dem Abend hatte er sein Zimmer einem Kollegen geborgt. Ist es wirklich wahr, dass er heute auf mich gewartet hat? Sie können ihn selber fragen. Er kommt gerade die Treppe rauf. Er ist nicht allein. Er bringt Besuch mit. Er muss ausnutzen, dass der Ofen geheizt ist. Wollen wir guten Tag sagen gehen? Ich will fort. Warten Sie, bis die Tür zugemacht haben. Regen Sie sich nicht auf. Wahrscheinlich ist er betrunken und weiß gar nicht mehr, was er macht. Er sagt, im Winter ist es zu kalt und im Sommer zu heiß. Das Dach ist undicht. Soll ich die Heizsonne anstellen? Nicht heute, er hat ja gefeuert. Wollen Sie etwas trinken, fragt er. Sie duzen sich schon, als Sie die Treppe raufkamen. Dann sparen Sie Zeit. Ich könnte Ihnen einige Fragen stellen oder ich könnte sagen, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Er stand vor dem Ladenfenster. Ich sah ihn stehen. Wir sahen uns an. Was soll daran falsch sein? Er kam herein und fing an, mit mir zu sprechen. Übrigens wollten wir ja ins Kino gehen. Diesmal stand er an der Theke. Sie sahen sein Bier trinken, er wendete sich um und beide waren sich einig. Was soll daran falsch sein? Wenn man mitspielen will, muss man die Spielregeln akzeptieren. Eines Tages, freilich, wird eines seiner Mädchen ein Kind von ihm bekommen und dann weinen sie nicht. Wollen wir etwas Musik machen? Das hört er. Ich glaube nicht, dass er sich davon stören lässt. Wenn ich dieses Mädchen... Ich habe doch nur Spaß gemacht. Sie kennen ihn ja gar nicht lange genug. Er hat doch einige Erfahrungen außerdem. Hören Sie bloß auf zu weinen und reden Sie sich keinen Unsinn ein. Wenn so etwas passiert... Wenn ein Mädchen zu ihm käme und sagte, ich bekomme ein Kind, vielleicht würde er sie heiraten. Aber vermutlich würde er glauben, sie würde ihn reinlegen. Wenn es wahr wäre... Er würde nicht glauben, dass es von ihm ist. Würden Sie mir glauben? Mich kostete es nichts, wenn ich Ihnen glaubte. Und wenn das Kind von Ihnen wäre? Eine schmeichelhafte Vorstellung. Ich würde Ihnen 200 Mark geben und Sie zu einem Arzt schicken. Oder zu Herrn Kubak, eine Treppe tiefer... Er hat schon so viel damit verdient, dass er sich ein Auto kaufen will. Allerdings wüsste ich nicht, wo ich die 200 Mark hernehmen sollte. Halten Sie sich lieber an Klaus, der kann sich einen Vorschuss geben lassen. Können wir nicht von was anderem reden? Ich muss nach Hause. Sagen Sie ihm nicht, dass ich hier war. Ich bringe Sie runter. Die Haustür ist sicher zu. Was werden Sie machen, wenn er morgen Abend wieder vor dem Laden auf Sie wartet? Er wird nicht auf mich warten. Wenn er nichts Besseres vorhat. Außerdem mag er Sie ganz gern. Ich werde an ihm vorbeigehen. Da wird er sehr verwundert sein. Ich kann doch nicht mehr mit ihm reden. Erst wollte sie nicht mit mir reden. Also bin ich eine ganze Weile neben ihr hergefahren. Dann wollte sie mich loswerden und hat gesagt, sie hat einen anderen Kerl inzwischen. So schnell. Du hast ja auch eine andere. Inzwischen. Mensch, das war doch nur mal so. Zählt doch gar nicht. Wenn ich rauskriege, wer das ist, den schlage ich zusammen. Es muss gestern Abend passiert sein. Am Mittag haben wir uns noch verabredet und ich habe den ganzen Abend auf sie gewartet und extra geheizt. Ich möchte wissen, wo sie sich rumgetrieben hat, anstatt herzukommen. Und wer der Kerl ist. Was lachst du denn so blöd? Damit unsere Kinder lange Hälse kriegen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. 50 Jahre lang? Oder 100. Das finde ich prima. Wir werden natürlich eine 6-Zimmer-Wohnung haben. Kein Schloss? Wenn dir ein Schloss lieber ist. Und ich dachte an circa 2,5 Kinder. Aber erst übermorgen. Und du darfst dich auf der Straße nie nach einer anderen umsehen. Wo denkst du hin? Ich gebe dir auch alles Geld, das ich verdiene. Bis auf 20 Pfennige für Zigaretten, Liebste. Alles habe ich gesagt. Dann kann ich jeden Tag rote Grütze kochen. 50 Jahre lang? Oder 100. Pass auf, jetzt kommt er. Ist das nicht gefährlich, was wir vorhaben? Dummchen, halt nur die Axt bereit, im richtigen Augenblick. Guten Morgen, Herr Geldbriefträger. Ich hoffe, Sie bringen etwas Gutes. Leider nicht, mein Herr. Heute nicht. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Wenn man vom Regen absieht. Ach, Sie sind ja ganz nass. Wollen Sie nicht hereinkommen? In das Badezimmer am besten. Sie können sich abtrocknen. Bin im Dienst, mein Herr. Nun seien Sie doch kein Spielverderber, Herr Geldbriefträger. Kommen Sie nur. Ich darf ja nicht, weil es verboten ist. Das sieht doch keiner. Nur 5 Minuten. Vielleicht möchten Sie eine schöne Tasse Kaffee trinken. Das ist was anderes. Dann komme ich gern. Siehst du, ich habe dir gesagt, es kann gar nicht schiefgehen. Aber was haben Sie denn mit der Axt im Sinn, mein Herr? In den Kopf abschlagen. Wegen des Geldes vermutlich. Und den Kaffee bekomme ich auch nicht. Noch können wir uns derart den Luxus nicht leisten. Bitte beugen Sie sich über die Badewanne. Wegen des Blutes vermutlich. Siehst du, es war ganz einfach. Ich frage mich, ob wir nicht Oma in ein Altersheim schicken sollen. Hörst du, Oma? Nein, ich höre nichts. Ich bin so gut wie beinahe taub. Was hast du gesagt? Ach, sie ist wirklich eine Last. Sie hört nicht einmal die einfachsten Sachen. Wir werden dich in ein Altersheim bringen, habe ich gesagt. Nein, das war ja vorgestern. Ach, sie meint, es war vorgestern, wo sie die Milch verschüttet hat. Sie gibt ihr ganzes Geld für die Katzen aus. Und dann verschüttet sie die Milch auch noch. In das Altersheim kann sie die Katzen natürlich nicht mitnehmen. Das wird ein wahrer Segen für sie sein. Sie ist ja viel zu alt, um sich mit den vielen Katzen zu plagen. Nicht wahr, Oma? Ich glaube, Osmin bekommt Junge. Ach, das wäre das Letzte. Wenn sie nur so hübsch sind wie Osmin. Und wir könnten Omas Zimmer so gut gebrauchen. Sie hat es ja viel bequemer im Altersheim ohne die Katzen. Und wir können endlich ein richtiges Fernsehzimmer einrichten. Mit Hausbar und Cocktailsesseln. Kann ich die rote Decke haben? Was will sie haben? Für Osmin, weil in meinem Zimmer nicht geheizt ist. Siehst du, Oma, im Altersheim hast du es immer schön warm in deinem Zimmer. Nicht wahr? Dankeschön. Ich passe schon auf, dass die Decke nicht schmutzig wird. Ich will sie Osmin gleich bringen. Sie muss raus. Du meldest sie am besten heute noch an. Natürlich. Sie wird sich auch viel wohler fühlen ohne die Katzen. Die Käsetorte habe ich selbst gebacken. Und ich nehme immer französischen Käse dafür, aus der Innenstadt. Können Sie auch Lungenhaché? Man lege die Lunge 3 Tage in süße Sahne, koche in Champagner, wiege fein, füge das Gelbe von 3 Möweneiern darunter und serviere in frischen Austernschalen. Was denn? Keine Gürkchen? 3 Tropfen Zitrone und Champignons. Lässt sich hören. Und wie steht es mit Birne Helene? Da fragen Sie noch. Chateaubriand für 2 Personen? Für 20, wenn's sein muss. Rebhuhn in Gelee? Man braucht einen irdenen Topf dafür. Trüffelragout? Als Zwischengericht mit Semmelcroutons? Tauben als Matelot? Wildetauben, meinen Sie? Die Antwort überzeugt mich. Ich bitte um Ihre Hand. Mariniert oder im Schlafrock? General, wir haben einen Fahnenflüchtigen gefangen. Sehr gut, wird natürlich sofort exekutiert. Zu Befehl, Herr General. Er wollte bloß mal nachschauen, ob sein Vaterhaus noch steht, sagt er. Die kommen auf die blödesten Ausreden, als ob wir den Krieg zum Vergnügen führen. Er steht sowieso nicht mehr. Na sehen Sie. Aufhängen, Sir. Keine Verschleuderung von kriegswichtigen Materialien, wenn ich bitten darf. Erschießen. Wo, mein General? An der Kirchhofsmauer. Erleichtert das Beerdigen. Sehen Sie? Herr General, denken an alles. Vorwärts, Fahnenflüchtiger! Lassen Sie ihn unterwegs singen, das hebt die Moral. Was soll ich denn singen? Es geht bei gedämpfter Trommelklang. Was haben Sie denn, Fahnenflüchtiger? Warum weinen Sie denn? Ich hab mich gestoßen. Ich hab doch keine Schuhe. Deshalb weint man nicht. Ich bin hier erst 8 Jahre. Es wird an Leuten wie Ihnen liegen, wenn wir den Krieg verlieren. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Nö. Als dann nehmen Sie Ihr Taschentuch und verbinden Sie sich die Augen. Hab keins. Nichts wie Sabotage. Feuer frei! Kommt, meine Prinzen. Kommt, meine Kätzchen. Es ist kalt, das ist wahr. Aber ihr habt euer schönes Fell und ich setze einfach meinen Hut auf. Legt euch auf den Ofen, wenn ihr mögt. Bis morgen früh steckt noch etwas Wärme darin. Nur Osmin bleibt auf meinem Schoß. Wir wärmen uns gegenseitig. Ihr habt recht. Milch ist auch keine mehr da. Wartet bis morgen früh. Wir werden die Nacht schon herumbringen. Sicherlich ist morgen der Tag, wo es die Rente gibt. Soll ich Prinz Osmin mit Ofenruß einreiben, damit der weiße Fleck an seinem Ohr verschwindet? Ich weiß, dass er sich über den Fleck ärgert. Er möchte lieber ganz schwarz sein. Oder lieber ganz weiß? Dann müsste ich freilich Mehl nehmen. Und wenn ihr denkt, dass dies ein kalter Winter ist, dann irrt ihr euch. Ihr habt nicht erlebt, wie die Winter zu Hause waren. Und sie dauerten ewig. Nicht nur ein paar Tage. Der Schnee war viel weißer. Natürlich waren auch die Öfen viel größer und die Wände viel dicker. Von den Kuchen will ich gar nicht reden. Nur, dass die Rosinen viel süßer waren. Aber ihr sagt, dass ihr keine Rosinen mögt. Und die sind ja auch nicht das Wichtigste. Sicher ist morgen Freitag. Und wir werden Fisch essen.